Leben ist, ist wunderschön, Leben ist gerecht. Kann mich nicht beschweren, denn der Welt geht's doch nicht schlecht. Ich möchte euch danken dafür, für so viel Ehrlichkeit. Und mir wird übel durch Lüge und Trug. Bye, bye, Heuchelei, die Wahrheit, ja, sie trinkt uns zwei. Bye, bye, Heuchelei, ich sag mich von dir los. Bye, bye, Heuchelei, du denkst, dass es unmöglich sei. Lächeln mich noch an, sagen es wird gut. So nett und vertraut machen sie mir Mut. Ich kenn die Regeln des Spiels, doch ich spiel nicht mehr mit. Zerreiß die Maske und zeig mein Gesicht. Bye, bye, Heuchelei, die Wahrheit, ja, sie trinkt uns zwei. Stimmenfang, Arschkriecherei, Zielegoistische Gefühlsduselei, Verständnis zum Wohl, friedlich leer und hohl, ein freundlich Gesicht ruft auf zur Kriegstreiberei. Sie wollen unser Bestes, Karriere ist nicht wichtig, im Namen des Volkes lebe ich und verzichte ich. Und der Heiligenschein, Schein, Heiliges Sein, scheint unrein und klein, sowas und wird es immer sein.